Hallo Schatz, ich bin da. Hallo, hallo, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tite 96.0. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von dem Portugiesisch-Deutschen Kulturmagazin. Muito boa tarde, Marcos Romão, a voz em português brasileiro, de novo na Rádio Mama Terra, ao vivo. Uma muito boa tarde para todo mundo. Ja, herzlich willkommen bei Radio Mama Terra, einem Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tite 96.0, live vom Mediencampus an der Finkenau. Ja, ja, ihr habt richtig gehört. Ihr habt die Stimme von dem Lieblingsmoderator hier an meiner Seite gehört, nämlich von Marcos Romão. Es ist nicht zu fassen, er ist wieder hier für einige Zeit in Hamburg. Romão, wo ist der Esther? Bem-vindo, ne? É isso aí, uma muito boa tarde para todo mundo. Estou muito contente de estar de volta aqui no 96.0 de Hamburgo. Depois de passar uma temporada no Brasil, lançando aqui geral. E muito obrigado. Ja, was erwartet euch heute von Radio Mama Terra? Wir haben Studiogäste, nämlich es ist Radio Mama Terra Schweiz, die sich heute gerne vorstellen wollen. Außerdem hat Marcos Romão jede Menge zu erzählen. Doch bevor werden wir erst einmal Musik einspielen. É isso aí, minha gente. Estamos aqui de volta e nesse programa temos muita coisa boa para apresentar para vocês. Temos convidados aqui na nossa rádio, que é o pessoal lá da Suíça, que está lançando a Rádio Mama Terra também na Suíça. Mama Terra está crescendo, mas crescendo de uma forma muito gostosa, que é no carinho local de cada cidade. Thank you. cabeça aos pés, mas por dentro te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço. Quando chove ou quando faz frio, noutro plano te devoraria tal Caetano a Leonardo DiCaprio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros, sem pensar em fez a minha vida e te deu. Sem contar os dias que me faz morrer, sem saber de ti, jogado à solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida, sem saber de ti, jogado à solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida, não, não. Eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar, devorar você. Eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar, devorar você. Viver, viver pra esperar você. Ja, habt ihr euch so langsam eingestimmt auf Radio Mama Terra, einem Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0? Gerade habt ihr gehört, die Javan und... Wie denn tolle Musik, ne? Auf Deutsch, Musik, ich fresse dich. Ich fresse dich. Ja, ich könnte dich auch auffressen. Gerade mal wieder kurz nach Deutschland gekommen. Insofern möchte ich Romão auch gleich dem brasilianischen Journalisten, Moderatoren das Mikrofon heute überlassen. Ich werde mich etwas zurückhalten. Oh, brav das nicht. Doch, so mit der deutschen Sprache. Das möchte ich nämlich sagen, auch genießen. Man will sagen, Kannibal ist zurück aus Brasilien gekommen. Ja, fangen wir an, Romão. Ich überlasse das Mikrofon. Ja, meine liebe Leute, schön wieder in Hamburg zu sein, nach einer langen Zeit in Brasilien, wo ich war zu aufbauen ein Projekt mit Gruppen von Quilombos in Brasilien, aufbauen ein Projekt von Radio da in Brasilien, die werden verbinden sein mit Mama Terra. onde Quilombos vive em Mareden, aqui em Hamburg, by Tide, by Mama Terra. Quilombos sind de Ort, wo in die Zeit von der Sklaverei in Brasilia die Leute, die geflüchtet sind, dort gelebt haben. Und heutzutage es gibt ein Gesetz, dass diese Menschen haben das Recht auf dieses Land. Es sind nicht mehr, nicht weniger als ungefähr 3 Millionen Personen nachfahren von versklavten Leuten in Brasilien, die das Recht haben auf dieses Land. Aber jetzt, sie suchen nicht nur das Land, sie suchen auch die Connection mit der Welt. Und diese Connection mit der Welt kommt mit dieser neuen Radio dort, diese Alma Materra, aber verde heißt Que Geral, Allgemeine Quilombos. Und das ist die große Arbeit, die wir haben, die ich habe da gemacht, und auch bei Rio Plus Sonsis. In einem großen Treffen haben wir 10 Tage lang mit mehr als 200 Gruppen von Radios aus ganzer Welt, die Radio Cúpula dos Povos, beziehungsweise Volksgipfel Radio, Volksgipfel Radio, da in Brasilien gemacht. Das war, ich bin auch wieder schwarz geworden, Gott sei Dank. Ha, sag mal, Romau, ganz kurz nochmal, wo kann man diese ganzen Informationen bekommen? Von deinem Blog, von deinem Facebook-Seite? Kannst du mal Daten geben? Ja, die Leute können gucken alle diese Informationen unter www.mamapress.org. Mamapress.org. Okay, Orks. Gut, wollen wir ein bisschen Musik einspielen? Genau. Ja, da haben wir jetzt als nächstes haben wir aus von der Gruppe John Arcadio von der CD Agada. Feeling better, yeah, feeling better. papai, quibere, quiri toi, filindere, yere, filimie, Jesu Christue, quibere, merlegantoi, filindere, yere, filimie, ma uno pue, quibere, perutoi, filindere, yere, filimie, mariae, quibere, non legai, Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Am Mikrofon Ortrun Gutke, die deutsche Stimme von Radio Mama Terra. Und ihr habt eben gehört ein Stück von John Accardio, und zwar das ist mit dem Titel Filimi, von der CD Agada. Isso aí, estamos aqui na Rádio Mama Terra. Estava morrendo de saudade aqui de Hamburgo. Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro desde 2001 aqui em Hamburgo. Aquele programa realmente que o pessoal curte. Tem gente que não gosta, mas escuta para falar mal. Não tem problema, isso aqui é o nosso programa, sempre agitando, sempre trabalhando. E eu estava falando aqui até agora em alemão, meu Deus do céu, eu passei 6 meses no Brasil e estou falando agora em alemão, que realmente eu voltei a falar alemão, porque os alemães têm muita dificuldade de falar o ão de alemão, e eu voltei a treinar, a falar o ão de novo de alemão. Agora estou falando alemão muito bem. Então, minha gente, nós estivemos lá no Brasil agitando um novo projeto da Mama Terra, que é o projeto junto com o Quilombo do Sacopã, lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, o projeto chamado Que Geral. É um projeto que será apoiado pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Nós fizemos parte de um edital com dezenas de grupos e passamos no edital. E acontece que o projeto, que era para começar em maio, foi definido que a verba só vai sair lá para outubro, mas cobra que não anda, não engole sapo, resolvemos nós da Mama Terra e do Quilombo do Sacopã iniciar o projeto já na Cúpula dos Povos, onde lançamos a nossa rádio junto com aquele monte de rádios que estavam lá na Rádio Cúpula dos Povos. Enfrentamos polícia, enfrentamos a Anatel e tudo mais, mas tivemos uma boa parceria com a Rádio Nacional e lançamos a Rádio Que Geral, que é a abreviação de Quilombos Gerais no Brasil. Vai ser um trabalho de troca de experiências entre Alemanha e Brasil no sentido de dinamizar a comunicação para os quilombolas brasileiros, para poderem melhor se defender dos seus, digamos assim, adversários, das pessoas que até hoje não desejam que os quilombolas tenham terra. É isso aí, Ortrun. E nós estamos aqui com uma visita no programa hoje, que é a Delgrace. Ja, wir haben zu Gast zwei Gäste heute im Studio, und zwar Delgrace. Sie ist von Radio Mama Terra Schweiz. Herzlich willkommen, Delgrace. Schön, dich hier im Studio begrüßen zu können, um die ersten Erfahrungen zu machen, wie das so sich so anfühlt, im Studio live zu sein. Na verdade, não é a primeira vez. Na Suíça também já foi feito, não? Já fiz uma entrevista apresentando a Mama Terra lá em Zurich. Foi bem interessante a experiência. É isso aí, minha querida. Então, e como é que você se sente aqui em Hamburgo, com esse calor maravilhoso? Ah, tá dando para passar. Exato. Você falou que já teve experiência com rádio, né? Então, com rádio a gente responde um pouquinho mais, né? Não é só rir, ficar tá dando. Tem que falar, né? Eu tô esperando. Aguarda que venha. Só que nós só temos uma hora e não dá tempo. Não dá pra, na rádio não dá. Mas você sabe que aqui no nosso programa a gente brinca muito com o pessoal. E o interessante é que nós vamos ter aqui amanhã o Luiz Melodia, né, aqui na cidade, e o Neil Luiz, um grande show do Luiz Melodia, que vai lançar seu disco aqui na Alemanha, seu novo disco aqui na Alemanha, e também o show será aberto pelo Neil Luiz, nosso querido Neil Luiz aqui na cidade. Você vai estar presente? Estou sim, estou lá com vocês, dando aquele apoio, olhando, vendo a música brasileira, que é uma delícia no estrangeiro, não? E como é que é? Como é que vivem os brasileiros lá na Suíça no momento? Ah, ok. Como vive na Suíça? Vive como todos em outros países, não? Mas não tem crise lá na Europa? Como é que é? Aqui está todo mundo matando cachorro a grito. Lá tá tudo bem. Na Suíça, não, né? Aquela vaquinha, aquele queijinho maravilhoso. Aqui tá um pouquinho melhor. Todo mundo comendo queijinho, né? Exato. Os brasileiros gostam de queijo. Gostam de queijo. Principalmente um queijo suíço, né? Eu trouxe um pedacinho, você vai pegar lá. Olha, maravilha, maravilha, maravilha. Gostei muito disso. Gostei muito disso, que você tenha trazido um pedaço de queijo suíço aqui. Aquele que você gosta. Maravilha, olha só. Tá vendo, gente, como é que é esse negócio de ser radialista? Isso é a famosa PJ, que é propina para jornalista, né? Estamos ganhando queijo da Suíça. Daqui a pouco vão até me misturar aí com cachoeira, pô, lá do Rio, lá do Brasil, tal, não sei o quê, que está recebendo propina da Suíça. Mas agora nós vamos partir para o alemão um pouquinho, né? Que lá na Suíça também tem, você mora numa região que fala alemão, exato, né? Que é Lausanne, não? Não, eu moro em Zurich. Ah, Zurich. Exato. Uhum. Aber meine liebes Ruhres, war grad zu rir mit der Grace, diz de Verdmachen in der Schweiz, em Zurich, eine Abteilung von Radio Mama Terra, em Deutsche und Portugiesisch und auch Französisch wahrscheinlich. Ja, jetzt mir verbreiten uns. Wir haben eine gute Journalistin und er ist ein sehr guter, bekannter Fotograf. Dass ich habe mit ihm schon gesprochen, hat angefangen, schon ein paar Arbeiten, Projekte zu machen, weil ich kann nicht so gut Französisch, ne? Und ich habe gesehen, der Bedürfnis ist sehr groß in der Schweizer Französin, dass er eben der Radio ist sehr bekannt geworden innerhalb von einem Jahr. Mama Terra hat explodiert. Oh, das ist aber schön. Das freut uns sehr, diese Möglichkeit, Mama Terra. Und wir bedanken uns auch auf Tide, diese Möglichkeit, auf die Hamburger Stadt, auf diese Möglichkeit, der Bürger eine Stunde bei Radiosendung zu haben. Und dieser Einfluss gibt jetzt auch in der Schweiz. Das finde ich sehr schön, weil wir haben ja auch Kontakt mit Made in Brasil in Schweden, genau, und mit Radio Sassi in Berlin. Mm-hmm. Und wir werden jetzt auch mit Brasilien diese Verbindung machen. Unsere Zuhörer werden viele Musik hören. Das ist super. Und unsere Zuhörer können das erfahren immer unter www.mamaterra.com. Das wird unser Netzwerk von Brasilianer, Schweizer, Deutsche, Schweden und auch Leute von meiner Stadt Niterói, da in Brasília. Auch Leute von Rio de Janeiro. Na, dazu, Roman, ich muss sehr nutzen die Möglichkeit, zu sagen, vielen herzlichen Dank für meine Ehemann. Das ist ein großer Unterstützer für uns. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut und ich kann nur sagen von unseren Zuhörern, das ist, finde ich, sehr schön, dass wir beide Brasilianer sprechen hier auf Deutsch. Ich mit meinem Deutsch von Rio de Janeiro und Del Grace mit ihrer Deutsch aus der Schweiz. Die Akzente der Schweizer sind sehr geliebt hier in Hamburg. Ja, ich finde es total erstaunlich, dass ich Max gerne hören. Eine Brasilianerin mit Schweizer Akzent, das ist, das ist einzigartig. Noch kenne ich keine weitere Schweizer Person, eine Brasilianerin oder Brasilianerin. Ja, wie man weiß, die Mama Terra bedeutet Mutter Erd und bei Mutter Erd es kommt alle, auch ein Brasilianer mit schweizerischem Akzent. Aus Zürich, das ist nicht nur von ganz Schweiz, aus Zürich. Das ist ja, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Unsere Sendung ist auch zeitgleich zu hören über www.tidenet.de. Und ein paar Tage später, wie eben schon bekannt gegeben, über www.mamaterra.com. É isso aí, você está na Rádio Mama Terra 96.0, direto de Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro de Niterói e agora também da Suíça, sotaque ao suíço, baiano suíço. E vamos seguir com música na Rádio Mama Terra. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Titel 96.0. O Novo do Mais Antigo. Das war Neo Luz, der Este Amor gespielt hat. Und ich gebe mal das Stichwort. Morgen wird Neo Luz mit zwei Musikern auftreten, bevor Luis Melodia auf die Bühne tritt. Morgen ist das große angesagte Konzert mit Luis Melodia. Im Vorprogramm ist Neo Luz dabei. Und Leute, bitte notiert jetzt mal, bitte nicht, wenn ihr gerade im Auto sitzt, vielleicht, die unsere Telefonnummer, denn wir haben eine kleine Überraschung für euch. Die Telefonnummer lautet 325-9903-96. É isso aí, nós estamos na Rádio Mama Terra 96.0 e vamos ter o show amanhã do Luis Melodia e no programa anterior estará o Neo Luz com mais duas pessoas fazendo o show de apresentação do Luis Melodia aqui na cidade. Anotem o telefone aqui da rádio porque daqui a pouco nós vamos ter uma surpresa para vocês. Quem anotar vai ter uma sorte, tal, quem sabe. O número é 325-99-0396. Eu vou repetir, 325-99-0396. Und ich wiederhole auch nochmal die Studionummer, das ist 325-99-0396. E as primeiras pessoas que telefonarem enquanto está acontecendo a música irão receber ingresso para o show de Luis Melodia e de Neo Luz. Bento fez anos e para almoçar me convidou. Me disse que ia matar um cabrito. Onde tem cabrito eu tô. E quando comes e bebes começou. No melhor da cabritada, a polícia e o dono do bicho chegou. Mas Bento fez anos e para almoçar me convidou. Me disse que ia matar um cabrito. Onde tem cabrito eu tô. E quando comes e bebes começou. No melhor da cabritada, a polícia e o dono do bicho chegou. Puseram a gente sem culpa no carro da rádio patrulha e levaram. Levaram também o cabrito e toda a bebida que tinha quebraram. Seu comissário zangado não tava querendo ninguém dispensar. O patrão da Sebastiana que foi ao distrito e mandou me soltar. Bento fez anos e para almoçar me convidou. Me disse que ia matar um cabrito. Onde tem cabrito eu tô. E quando comes e bebes começou. No melhor da cabritada, a polícia e o dono do bicho chegou. Mas Bento fez anos, para almoçar me convidou. Me disse que ia matar um cabrito. Onde tem cabrito eu tô. E quando comes e bebes começou. No melhor da cabritada, a polícia e o dono do bicho chegou. Puseram a gente sem culpa no carro da rádio patrulha e levaram. Levaram também o cabrito e toda a bebida que tinha quebraram. Seu comissário zangado não tava querendo ninguém dispensar. O patrão da Sebastiana que foi ao distrito e mandou me soltar. Isso aí, Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Anotem o nosso telefone 325-99-0396, 325-99-0396. Quem telefonar durante a próxima música, telefonar agora não adianta que nós não atendemos, ganhará dois ingressos para assistir o show de Luis Melodia e Neo Luz amanhã no Fabrique aqui em Hamburgo. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Titel 96.0. Und wie Romau schon gerade eben in Portugiesisch gesagt hat, morgen wird die großartige Show stattfinden, organisiert von Gafieira Universal In der Fabrik, nämlich Luis Melodia wird auftreten, von dem wir eben gerade ein Stück eingespielt haben. Und in der Vorgruppe, den Anfang, die Eröffnung dieser Show, das wird Neo Luz und Band machen. Mas você sabe uma coisa, Ortrum? Eu tive a chance, a grande oportunidade de assistir ao show que é o lançamento desse CD, desse novo CD do Luis Melodia lá no Brasil. Eu assisti a esse show lá no Vivo Rio e foi um show incrível. Eu que conheço esse cantor já há mais de 40 anos, fiquei admirado como ele amadureceu e como que a sua voz se mantém, não só se mantém, como se foi recriada. É uma maravilha. O público ficou extasiado com o grande som que ele trouxe. Ele vem com uma banda com 7 músicos. Não é para perder esse show. Esse show vale a pena assistir, porque é uma nova experiência. Ele recria músicas da década de 70, da década de 80 e coloca música nova para nós. É um trabalho maravilhoso e o nosso pessoal daqui da Alemanha, o Gafieira Universal, está de parabéns por trazer o Luis Melodia aqui para Hamburgo. É uma experiência que a cidade de Hamburgo vai ficar inesquecível. É um show que vale a pena e a presença do Neo Luz, que já é conhecido aqui na cidade antes também, vai manter o grande nível desta noite, que será um grande encontro de dois grandes cantores. Ich habe gesagt auf Portugiesisch, Ortrum, ich habe den Glück gehabt, in Brasilien zu sehen den Show von Luis Melodia, die morgen läuft hier in Hamburg. Und ich kann nur sagen, ich kenne diese Musiker, diese Sänger seit über 20 Jahre. Und ich kann nur sagen, dass er hat mich überrascht, wie schön die Musik von 70, 80, 90, 2000, er hat wieder kreiert. Hat mit einer Band von 7 Musikern, hatte eine Show, die sind 2 Stunden, die Menschen in Rio hat sich total überrascht, mit dieser, es wie Wein, wie ein Wein, ne? Wie ein Wein. Je älter er wird, umso schöner, leckerer wird. Und ich glaube, dass für die Hamburger diese Chance, zu sehen, live, Luis Melodia und auch zusammen mit Neo Luz, ist eine Gelegenheit, die man darf nicht verloren. Ich weiß, dass viele Leute versuchen noch Karte zu kriegen und ich habe telefoniert für Fabrik und sie haben gesagt, sie haben noch ein kleines Kontingent, weil es schon fast ausverkauft ist. Aber ist eine Gelegenheit, wer hat keine Chance oder keine Geld, ein Urlaub in Rio zu machen, kann hören Luis Melodia, das ist die Stimme von die Carioca, von die Menschen aus Rio de Janeiro. Und Grassi, du bist morgen auch dabei mit deinem Mann. Und hat Romau das dir schon wirklich schmackhaft gemacht, zu kommen? Ja, auf jeden Fall, natürlich. Es ist ja so, auch in der Schweiz, wenn solche Musik kommt, das muss man sehen. Das muss man sehen. Weil eben, man hat nicht jeden Tag. Ne? Mhm. Und es ist faszinierend zu schauen, wie, wenn sie kommen, sie bringen ein Stück Brasilien, ne, in uns. Genau so ist das. Hier und ist dann, hier ist Mama Terra, ne? Ja, hier ist Mama Terra. Ah, fala português, meu Deus. Agora começa a falar português. Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro, mas especialmente de Niterói. Manda um grande abraço para a Rádio Pop Goiaba, lá de Niterói, que nos deu um apoio muito grande na Rádio Cúpula dos Povos. E um grande abraço especial para o Luiz Carlos Golo, da Rádio Nacional, que nos recebeu com o maior carinho durante os programas da Rádio Nacional, lá na Cúpula dos Povos, no Aterro do Flamengo, naquela festa popular maravilhosa. Ja, was ich kurzfristig verstanden habe, und ich gebe eine kurze Übersetzung. Romao hat gerade gegrüßt Golo von Radio Nacional. Mit dem haben wir nämlich schon mehrere Sendungen gemeinsam gefahren, Interviews gemacht von Radio Nacional Rio de Janeiro. An dieser Stelle herzlichen Gruß, Golo, an dich und an die ganze Gruppe, die schneiden, die ganzen Techniker, die dabei waren. Und die andere Gruppe war von Poppy Goiaba. Poppy Goiaba, okay. Ja, in Radio Zendo aus Niterói. Oh, wie schön. Schön, não, né? E olha aí, meu querido Joca Neto e meu querido Razadalto, infelizmente, vocês só vão poder escutar depois a gravação do show do Nil Luz. Eu sei que vocês vão ficar aí com uma vontadezinha de dar um pulo aqui, mas é uma maravilha, Luiz Melodia. Eu sei que vocês curtem, que na rádio de vocês está sempre sendo tocado, Luiz Melodia. Beleza. Ja, und wir grüßen auch an dieser Stelle Joca Neto in Stockholm und auch Razadalto in Berlin. So viel ich weiß, die Information wird in Berlin New Luz auch spielen. Perfeito, maravilha. E vamos com Luiz Melodia na Rádio Mama Terra. Eu tenho um recado pra você. Maria mandou, não digo aqui porque é particular. A pobrezinha estava aflita, quase se jogou no mar. Eu vi que não era fita, consegui tudo evitar. A Maria falou pra mim que quase mudou de cor quando viu você na saída do baile com a Leonor. A Maria mandou dizer que ainda é sua, mora no mesmo bairro, na mesma casa, na mesma rua. Eu tenho um recado pra você, que a Maria mandou. Não digo aqui porque é particular. A pobrezinha estava aflita, quase se jogou no mar. Eu vi que não era fita, consegui tudo evitar. A Maria falou pra mim que quase mudou de cor quando viu você na saída do baile com a Leonor. A Maria mandou dizer que ainda é sua, mora no mesmo bairro, na mesma casa, na mesma rua. Saída do baile com a Leonor. A Maria mandou dizer que ainda é sua, mora no mesmo bairro, na mesma casa, na mesma rua. Eu tenho um recado pra você, que a Maria mandou. Não digo aqui porque é particular. A pobrezinha estava aflita, quase se jogou no mar. Eu vi que não era fita, consegui tudo evitar. Melodia na Rádio Mama Terra com a música especial do Rio de Janeiro. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Ja, mit Musik jetzt zur Zeit von Luiz Melodia, der morgen in der Fabrik spielen wird. E a música que acabaram de escutar chama-se Recado que Maria Mandou, do novo CD de Luiz Melodia. Como se chama esse Recado que Maria mandou, Botschaft de Maria Geschichte hat. Oh, oh. Und was ist das für eine Botschaft? Oh, komm zurück nach Hause, Mann. Ach, so einfach ist das. Oder? Ist allgemein, überall in der Welt, das Gleiche. Ohne Machismo werde. Gut. Okay, Ortrun. Und esse Show, minha gente, ele é muito especial, porque implica, o próprio retorno do nosso querido Luiz Melodia aos palcos mundiais. E a estada dele aqui em Hamburgo é muito importante, porque o Luiz Melodia, ele vem do Estácio, ele vem de uma área que é uma base, o início do samba do Brasil. Ele tem aquela história de escola de samba brasileira, mas o Luiz Melodia fez um ritmo, tem um jeito de cantar, tem uma forma de se expressar, uma forma de interpretar a música, que quando você escuta Luiz Melodia ou uma música feita pelo Luiz Melodia, você sabe, aí está Luiz Melodia. Ele é um personagem único, ele é um personagem do Estácio, é um personagem redivivo da nossa cultura negra do estado do Rio de Janeiro. Ja, das so ist das Ganze. Traduse, genau. Eu não posso traduzir. Ich kann das leider nicht übersetzen. Diese schöne romantische Sprache, die du gerade gebraucht hast, das geht für mich gar nicht im Augenblick. Ja, das ist outro. Ist ein Fazo, weil das Luiz Melodia ist ein Die kommt morgen zur Fabrik um 21 Uhr, ne? Ja. 21 Uhr. Ist ein Vertreter von alle das von die Beste, es gibt in Musik von Rio de Janeiro. Er kommt selber von meinem Ort, im Zentrum von Rio de Janeiro, das ist der Gebärmutter von der Samba, der Estácio Viertel. Und ist gewachsen unter Samba-Musik und so, aber gleichzeitig hat er seine eigene Wege, seine singular Arte zu spielen und zu singen, die jeden Mal, die man hört, Luiz Melodia oder in Musik von ihm, man sagt, ja, das ist Luiz Melodia. Er hat seine Unterzeichnung, seine eigene Art, Samba zu spielen und zu singen, geschafft. Und das ist nicht so einfach. In einem Land mit 1000 Millionen Musiker, man sagt, dass jeden Baiano sind Leute aus Bahia, sind schon geboren in Musiker oder Schauspieler, so und die Carioca sind die Konkurrenten davon, so, aber zu schaffen in Brasília eine Marke in Bezug auf Musik, das ist schon besonders, und Luiz Melodia ist nur im Feld morgen zu sehen bei Fabrik. Und die Gafieira Universal de Ratenga, lado in dieser Gruppe hier, die Produzenten Sérgio Gil und Becky, seine Frau, seine Partnerin, die haben Mut, sind die jungen Leute, die bringen in die letzte Zeit nach Hamburg die Best, die in Brasília es gibt, und die gehören nicht die Mainstream, das Alvestig zu wissen. Es sind wirklich der Creme de la Creme von Brasília, die morgen zu erscheinen sind. Und Sergio und Becky, die haben die Idee ihrer Einrichtung, oder ihre Idee ist halt auch eben ein Intercambio, einen Austausch zu machen zwischen Deutschland, deutschen Musikern, brasilianischen Musikern auf eine ganz spezielle Art und Weise. Und was Romão schon sagte, es ist nicht unbedingt das Neueste vom Neuesten, oder beziehungsweise es ist eine ganz charakteristische Art, wie sie neue Musiker hier gemeinsam zusammenbringen auf die Bühne hier in der Fabrik. Ja, ich möchte gerne noch ein Lied einspielen von Neil Luz, denn nicht nur Luiz Melodia ist einzigartig in seiner Musik, die er spielt, wie er auftritt, auch Neil Luz ist einzigartig, der dann nämlich morgen die Party sozusagen, das Konzert eröffnen wird. Und ich möchte von ihm noch ein weiteres Stück einspielen, Mama Mucho Me Ama, live aus Montreux. E nós vamos escutar agora Neil Luz, que vai cantar amanhã também, antes do Luiz Melodia. E anote aí, gente, quem der vocês ainda tem chance de ganhar dois ingressos. 325-99-0396. 3259-9903-96. Quem ligar primeiro ganha dois ingressos para ver o show do Luiz Melodia e do Nil Luiz amanhã no Fabrik. Ja, und ich wiederhole gerne nochmal die Studio-Telefonnummer, denn ihr könnt ein Kartentickets gewinnen sozusagen. Und zwar ist das 325-99-03-96. Also jetzt ist die letzte Chance anzurufen. I would like to dance under the sky this night. Do you like dance with me? Tá bonito, tá gostoso. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, mama, mama, mama, me ama, mama, mama, me ama, muito, muito, me ama. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, mama, mama, muito, me ama, mama, mama, mama, mama, mama, muito, me ama. Dança em volta da fogueira. Sabe da natureza, chamo meu orixá de cabeça, um índio que mora na minha aldeia. O meu canto é minha oferenda, pra exaltar o Deus e a deusa. Vejo no céu uma linda estrela, é meu sol que brilha aqui, beleza. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, mama, a esperança me sonha, faz da liberdade minha dança, minha dança, minha dança. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, mama, seja gentil, me alcança, um beijo esplêndido, me balança, me balança, me balança. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, mama, minha estrela ciranda, dentro de mim dá sol. Eu sou criança, eu sou criança. Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro direto de Hamburgo. Marcos Romão, a voz em português de Niterói, aquele sotaque maravilhoso e que não é carioca, é um sotaque especial de Niterói. Começa a se despedir do nosso programa, nos despedimos aqui da nossa querida convidada que está instalando a Mama Terra lá na Suíça, Adel Grace. Alô, Romão. Muito obrigada pelo convite aqui no estúdio. Estou empolgada como vocês trabalham. Então, boa sorte lá na Suíça. Eu espero que você consiga levar a Mama Terra adiante lá naquela terra. Estamos sim. Estamos fazendo o máximo que possível. E é interessante. Está dando certo, ó. Ótimo, maravilha. Espero que essa experiência aqui deu para ver como é que funciona esse trabalho junto com Rádio Pública, esse trabalho voluntário de criatividade e de acesso a... tentando dar acesso e voz aos grupos que não têm vozes pelo mundo. Aham, ok. Boa noite. Fala. Eu quero agradecer e uma boa noite para todos. Quer mandar um abraço para alguém em Hamburgo, especial, alguma coisa assim? Ah, todos aqueles que eu conheço. E que eu não conheço, que tenham bom sucesso, boa saúde, paz, felicidade. Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich verabschieden von euch, die deutsche Stimme von Radio Mama Terra. Wir hören voneinander vielleicht morgen bei der Show von in der Fabrik oder sonst in einer Woche zur gewohnten Zeit aus dem vom Mediencampus an der Finkenau. Del Grassi, ich möchte dir alles Gute wünschen für deine Arbeit, zukünftige Arbeit, für den Aufbau oder Unterstützung, Verstärkung von Radio Mama Terra in der Schweiz. Gutes Gelingen und toi, toi, toi. Que geral, Mama Terra, Rádio Saci, Rádio Made in Brasil, começam a se despedir com Luiz Melodia. E até a próxima. Vocês podem sempre nos escutar no www.mamaterra.de. Ja, und ich möchte mich dann natürlich auch noch alles Gute wünschen für Ki Girau aus unserem Projekt in Niterói in Brasilien. Das wird wirklich eine fantastische Zusammenarbeit geben. Und ja, für uns alle, wir haben so viel Kraft, so viel Energie, dass wir alles zusammenbringen können. Bis in einer Woche. Ortrun Gutke, Markus Romau. Linda Teresa, linda Teresa, não tem razão pra você me abandonar. Não posso mais viver assim. Linda Teresa, tem a pena de mim, linda Teresa, é, linda Teresa, não tem razão pra você me abandonar, não posso mais viver assim. Die Programmvorhersage. Für Mittwoch, den 4. Juli. Edicampo Radio, das afrikanisch-deutsche Kulturmagazin, senden wir ab 20 Uhr. Musik statt Menschen heißt es bei Oben auf dem Dach um 21 Uhr. Tide 96.0, die Programmvorhersage. Für Donnerstag, den 5. Juli. Bis 6 Uhr wiederholen wir das Beste der vergangenen Tage. Ab 1 Uhr gibt es bei Fabtastic Radio Musik zum Chillen und Tanzen. In Sounds of Sin erklingen ab 2 Uhr elektronisch entspannende Klänge. It's Elvis Time heißt es ab 3 Uhr. Diesmal geht es um das Album Potluck with Elvis, welches 50 Jahre alt wird. Um 4 Uhr startet Radio 42.